Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Spätvorstellung. Die Frau, die sich bei mir angekündigt hatte, war Präsidentin einer Stiftung für heimatlose Schildkröten. Nebenbei saß sie auch noch im städtischen Parlament. Und war die Mutter eines Konzernchefs, dessen Verdienstquelle darin bestand, kleinen Kindern idiotisches Spielzeug zu verkaufen. Ich schluckte eine größere Dosis Tabletten, die in meinem Schreibtisch herumlagen und von denen ich nicht genau wusste, wozu sie gut waren. Frau Fleckmeier begrüßte mich mit der ihr angeborenen höflichen Zurückhaltung. Sie dürfen sich wieder setzen. Danke, aber ich leide an chronischem Stehvermögen. Es gibt Frauen, die das mögen. Kümmern Sie sich um meinen Sohn. Wieso? Ist er krank? Nein, aber er vernachlässigt seine Arbeit. Das kann ich ihm gut nachfühlen. Wer kann schon jahrelang Chef eines Spielzeugkonzerns sein, ohne früher oder später an Depressionen einzugehen? In unserer Familie gibt es keine Depressionen. Tut mir leid, das habe ich vergessen. Darf ich Sie mal anfassen? Wissen Sie, in der Serie Raumschiff Enterprise fühlen sich die Außerirdischen manchmal wie verwahrloste Schildkröten an. Sie machen sich über meine Stiftung lustig. Aber nicht doch. Ich liebe Schildkröten. Sie erinnern mich immer an mein altes Mütterlein. Die trug auch nie ein Gebiss. Man hat mich vor Ihnen gewarnt. Aber Sie sind ja noch impertinenter als der Ruf, der Ihnen vorauseilt. Ich sagte ihr, dass es verdammt schwierig sei, ständig hinter dem eigenen Ruf hereilen zu müssen. Dann ging ich aufs Klo. Offenbar hatte ich ein paar Abführtabletten geschluckt. Eine Stunde später saß Frau Fleckmeier noch immer in meinem Büro. So übel konnte mein Ruf also doch nicht sein. Nehmen Sie diesen Umschlag. Als Anzahlung. Von Umschlägen kann ich mir nichts kaufen. Aha! Ich sehe schon, dass Sie auch daran gedacht haben. Ich möchte, dass Sie herausfinden, wo sich mein Sohn an den meisten Nachmittagen herumtreibt. Ich möchte alles wissen. Ob er eine Geliebte hat oder ob er zu Prostituierten geht oder sonst eine Perversion auslebt. Und wenn er im Park die Tauben füttert? Ich sagte Ihnen schon, dass Sie mir alles mitteilen sollen, so abwegig es auch sein sollte. Sie stand auf, drehte sich um und ging, wie sie gekommen war, stolz und ein wenig verblasen. Ich schaute mir die hübschen Tausende an und dachte an all die bedauernswerten Schildkröten, die sich in der Obhut dieser Frau Fleckmeier befanden. Dann bestellte ich mir ein Taxi und ließ mich in der Stadt herumfahren. Ist Ihre Toilette zu Hause verstopft? Wie kommen Sie darauf? Seit einer Stunde fahre ich Sie in der Gegend herum und das Einzige, was Sie bis jetzt konkret als Fahrziel angeben konnten, waren zwei öffentliche Toiletten. Das hat schon seine Richtigkeit. Fahren Sie jetzt bitte zum Fleckmeier-Konzert. Haben die auch öffentliche Toiletten? Nein. Und wenn Sie jetzt anfangen, über Politik zu reden, montiere ich Ihnen den Taxameter ab. Ich hasse Taxifahrer, die über Politik reden. Also aus der Sicht der Taxifahrer wird da schon viel Mist gebaut. Die Sicht der Taxifahrer ist je nach Wetter trübe bis geblendet. Also lassen wir das. Sehen Sie da vorne? Da konnte man bis vor einem Jahr durchfahren. Jetzt muss man um den ganzen Block herumfahren. Das ist es, was ich meine. Ich begann, an dem Taxameter zu reißen. Sie schrie auf, bremste und wollte mich rausschmeißen. Ich blieb stur sitzen, bis sie sich beruhigt hatte. Danach fuhren wir wieder. Es war angenehm ruhig geworden im Wagen. Etwas mehr als eine Stunde später fuhr ich noch immer Taxi. Wieder ohne Ziel, aber mit einem klaren Auftrag. Vor uns fuhr Fleckmeier in seinem Nobelschlitten. Was hat der Mann verbrochen? Sind Sie ein Privatdetektiv? Da! Er sucht einen Parkplatz. Wenn er Glück hat, findet er in den nächsten 2 Stunden einen. Wenn ich mich nicht täusche, hat er schon einen gefunden. Typisch. Kerle wie der kriegen immer, was sie wollen. Ist das ein Kino da vorne? Ist auf alle Fälle so angeschrieben. Hat es hier in der Gegend Stundenhotels? Du meine Güte. All das Theater nur, weil Sie sich nicht getrauen, mir zu sagen, dass Sie eine Nutte suchen? Ich fahre Sie zu einer, kein Problem. Ich will aber nicht. Überlassen Sie das mir. Ich will da vorne ins Kino. Fleckmeier geht da rein. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich sie davon überzeugen konnte, dass ich keinerlei hormonell bedingte Taxifahrten unternehmen wollte. Sie wartete in ihrem Taxi, nachdem ich ihr einen Hunderter für die bisherigen Bemühungen bezahlt hatte. Vor dem Kino roch es nach chinesischem Fastfood. Die Frau an der Kasse war das Eintrittsgeld wert. Der Film hat aber schon begonnen. Das macht nichts. Sind die Plätze nummeriert? Weshalb wollen eigentlich alle reservierte Plätze, wo das Kino sowieso halb leer ist? Wie viele Leute sind denn drin? Der Film ist Mist. Solche Aussagen könnten Sie Ihren Job kosten. Ehrlichkeit kann einem anderswo auch das Leben kosten. Also was soll's? Möchten Sie jetzt rein? Schnell! Da drin ist etwas geschehen! Ein Mord! Ah, gehen Sie ruhig wieder rein! In dem Streifen gibt es alle 5 Minuten einen Mord! Ich rede nicht vom Film! Da drin wurde ein Mann erstochen! Vor meinen Augen! Ein Mord! Rufen Sie die Polizei! Schnell! Ich stieß den Mann beiseite und eilte in den dunklen Raum. Es herrschte eine ziemliche Aufregung, obwohl nur ein paar Gestalten auszumachen waren. Auf der Leinwand wurde gerade eine junge Frau von einem Mann in einem grotesken Kostüm mit einer Kettensäge zerstückelt. Doch das interessierte unten im Zuschauersaal niemanden mehr. Alle standen um den leblosen Körper, bei dem es sich unzweifelhaft um Herrn Fleckmeier handelte. Während die Polizei damit beschäftigt war, auch noch die letzten Spuren zu verwischen, versuchte ich, aus den wenigen Tatzeugen etwas Sinnvolleres als bloßes Gestammel herauszubringen. Das gestaltete sich alles andere als einfach. Zeuge Nummer 1 war ein älterer Herr in einem hellen Trenchcoat. Er behauptete, Filmjournalist zu sein. Es gehört zu meinem Beruf, auch schlechte Filme anzuschauen. Aber wissen Sie, dieser Film ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, er ist nicht schlecht genug. Ich schreibe nämlich an einem Buch über schlechte Filme. Und deshalb saßen Sie also im Kino? Wieso kaufen Sie sich nicht einfach einen Fernseher mit einer Satellitenschüssel? Schlechtere Filme kriegen Sie sonst nirgends geboten. Ich bevorzuge die Originalversionen. Gerade bei miserablen Filmen lege ich Wert auf die Einheit von Schauspiel, Schwachsinn und Sprache. Dieses Kino gehört zu meinen Favoriten. Eine der miesesten Programmierungen in der ganzen Stadt. Alles nur billige Horrorstreifen. Der Mann, der erstochen wurde, kam mir übrigens bekannt vor. War schon öfter hier im Kino. Das fällt auf. Meistens hat es nur ein halbes Dutzend Leute, so wie heute. Ich frage mich immer, was die Leute dazu treibt, an einem schönen Nachmittag sich solchen Schrott anzuschauen. Ich meine, ich werde dafür bezahlt, aber was treibt die anderen dazu, sich diese Kettensägemassaker anzutun? Diese Frage ließ ich mir von einem jungen Pärchen beantworten, das ein wenig schüchtern herumstand und sich verstohlen liebeshungrige Blicke zuwarf. Ja, wir gehen selten in solche Filme. Genau genommen gar nie. Das ist eine Ausnahme. Wir wollten mal etwas ganz Verrücktes tun. Das ist aber nett. Die meisten Leute, die ich kenne und die behaupten, sie hätten gerade etwas ganz Verrücktes gemacht, haben entweder geheiratet, ein Kind gekriegt oder beides. Ach, ja. Zusammen. Also, wir haben noch nicht geheiratet. Wir möchten unsere Liebe noch einigen Proben aussetzen. Genau. Wir wissen noch nicht, ob sie hält, was sie verspricht. Mhm. Tja, wenn Sie über die Liebe reden wie über eine Damenbinde, sollten Sie die Proben vielleicht besser mit einer Testflüssigkeit machen. Tja, das verstehe ich nicht. Wollten Sie uns nicht zu den Ereignissen im Kino befragen? Ist der Mann tot? Er hat sich aber noch bewegt. So wie es aussieht, lebt er noch. Was haben Sie gesehen? Nichts. Ich war voll und ganz damit beschäftigt, unsere Liebe zu testen. Im Kino? Ja, im Kino. Wir wollten testen, ob unsere Liebe einem solch miserablen Film standhält. Und? Hält sie? Ich glaube schon. Sie hat ja sogar einer richtigen Leiche getrotzt. Und der Mann lebt noch. Ja, also gut, aber trotzdem glaube ich, dass unsere Liebe gefestigt ist. Meinst du? Ja. Was meinen Sie? Ich verzog mich schleunigst und wandte mich dem Polizisten und dem Hauptzeugen zu. Es war jener Mann, der den Mordanschlag aus unmittelbarer Nähe mitverfolgt hatte. Müller ist mein Name. Markus Müller. Sehr schön. Die Personalien können Sie dann bei meinem Kollegen hinterlassen. Überlassen Sie die Dreckarbeit mit dem Kugelschreiber wieder den anderen. Schon gut, Maloney. Ich wage es gar nicht danach zu fragen, was Sie in dem Kino verloren hatten. Gar nichts. Ich war nämlich nicht im Kino. Das stimmt. Er stand draußen. Ich habe es genau gesehen. Wunderbar. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Er sprach mit der schönen Frau, die die Billete verkauft. Aha. Vermutlich hat er sie mit einer Waffe bedroht. Typisch. Sowas können nur Polizisten denken, bei denen das Gehirn Teil der Munitionsschachtel ist. Klappe, Maloney. Jetzt rede ich. Was haben Sie im Kino gesehen, Herr Meyer? Müller heißt der Mann. Er wird ja wohl noch selber wissen, wie er heißt. Müller, das stimmt schon. Lassen Sie sich nicht von Herrn Maloney einschüchtern, junger Mann. Aber ich heiße tatsächlich Müller. Meinetwegen. Erklären Sie das nachher meinem Kollegen, Herr Meyer. Müller. Mein Kollege heißt Huber. Aber das spielt jetzt keine Rolle, Herr Meyer. Also, ich saß direkt hinter ihm. Hinter dem Messerstecher. Nein, hinter dem Opfer. Der andere kam von der Seite, duckte sich, stach auf den Mann ein und verschwand wieder. Vermutlich durch den Seiteneingang. Und wie sah der Mann aus? Wie soll ich sagen? Irgendwie hatte er etwas vom jungen Marlon Brando. Da. Da. Und, was, bitteschön? Puh, wenn ich das wüsste. Vielleicht sein Gang oder die Art, wie er die Arme bewegte. Ich weiß nur eines. Sein Kinn erinnerte mich an Julia Roberts. Der Mann trug also Frauenkleider? Nein, nur ein Frauenkinn. Und wie sieht ein Frauenkinn aus? Ich weiß nicht. Irgendwie feminin. Finden Sie nicht auch? So ging das noch eine halbe Stunde weiter. Ich setzte mich ab und genehmigte mir aus dem Getränkeautomaten eine kühle Cola. Ehe ich mich in mein Büro verzog, wartete ich auf das polizeiliche Verhör der schönen Frau an der Kasse. Der Polizist gab sich alle Mühe, seinen im Verborgen liegenden Charme zu bemühen. Sie arbeiten also in diesem Kino? Ja, aber nicht mehr lange. Ich bin Kunststudentin. Verdiene hier nur ein wenig Geld. Sie möchten sicher wissen, ob nach Beginn des Films noch jemand ins Kino ging. Sehr gut. Können Sie uns den Mann beschreiben? Nein, das kann ich nicht. Groß oder klein? Dick oder dünn? Weder noch. Es ging niemand mehr rein. Dieser hier war der Letzte. Ich ging aber nicht rein. Ich blieb hier draußen. Das wissen wir bereits, Maloney. Der Mann, der verletzt wurde, kam übrigens fast jeden Nachmittag hierher. Schaute sich ständig denselben Film an. Weiß auch nicht, was mit dem los war. Sind die Plätze nummeriert? Das ist schon das dritte Mal heute, dass das jemand fragt. Da. Da. Und wer war vor mir? Dieser Mann hier. Tja, wieder mal schneller als die Polizei. Schon gut, Maloney. Wer, schon gut, hat auch noch gefragt? Der junge Mann. Er wollte unbedingt auf Platz Nummer 12 sitzen. Und gaben Sie ihm Platz Nummer 12? Klar, aber spielt eh keine Rolle. Kontrolliert niemand. Zudem hat es in jeder Reihe einen Sitz mit der Nummer 12. Wer saß auch noch auf einer 12? Das Opfer, direkt vor dem jungen Mann. Das war auch eine 12. Vielleicht sollten wir Herrn Müller fragen, weshalb er unbedingt auf die 12 sitzen wollte. Schon gut, Maloney. Überlassen Sie es ruhig mir, wen wir was fragen sollen. Wo ist denn dieser Meier? Er drehte sich um und suchte Herrn Müller. Allerdings vergeblich. Das Liebespaar, das noch immer eifrig am Testen war, sagte uns, dass sich Herr Müller durch den Seitenausgang verkrümelt hatte. Ich machte ihm das nach und landete im Freien. Es war höchste Zeit, meine Klientin vom Mordanschlag auf ihren Sohnemann zu unterrichten. Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst. Im Spital kurften einige Patienten in Rollstühlen herum und eine emsige Krankenschwester kippte mir beinahe einen unappetitlichen Brei über die Hose. Fleckmeier lag in einem hellen Zimmer. Seine Mutter saß neben ihm. Ich wusste, dass er sich auf etwas Gefährliches eingelassen hatte. Nachmittag soll man arbeiten und nicht irgendwelchen Vergnügungen nachgehen. So wie es aussieht, könnte Ihr Sohn das Opfer einer Verwechslung gewesen sein. Eine Verwechslung? Unmöglich! Leute wie meinen Sohn kann man nicht verwechseln. Was meint denn Ihr Sohn dazu? Ja, also mein Sohn ist rekonvaleszent. Er hat Glück gehabt. Lass nur. Ich möchte mit dem Mann sprechen. Mach jetzt bitte keine unbedachten Äußerungen. Schon gut, Mutter. Ich bin geistig hundertprozentig da. Weshalb bist du dann im Kino gewesen? Das ist doch nicht normal. Lass mich mit dem Mann allein, Mutter. Sie stand widerwillig auf und wuchtete ihr Lebendgewicht, das zu einem Großteil aus affektierter Würde bestand, aus dem Zimmer. Die Gesichtszüge des jungen Fleckmeiers entspannten sich sichtlich. Ich bin ihr einziger Sohn. Und jetzt hat sie Angst, dass sie ihr Leben in einem drittklassigen Kino verschwenden. Haben Sie keine Träume, Maloney? Doch, doch. Aber die haben wenig mit trostlosen Nachmittagsvorstellungen in halbleeren Kinos zu tun. Eigentlich gehe ich auch lieber in die Spätvorstellung. Wissen Sie, vor vielen Jahren war ich mal in einer Spätvorstellung und da sah ich eine Frau und mein Herz begann zu rasen. Ich schwitzte, atmete schwer und hatte ein beinahe euphorisches Glücksgefühl. Vielleicht hatte Ihnen jemand etwas in den Kaffee geschüttet. 2 Kilo Koks oder so. Nein, das war echt. Nie wieder habe ich so etwas empfunden, bis ich kürzlich zufällig an dem Kino vorbeifuhr. Die Frau an der Kasse. Ich sah sie nur einen Moment lang. Die Symptome waren wie damals. Deshalb gingen Sie fortan jeden Nachmittag ins Kino. Ja. Ich wollte wissen, ob es anhält. Seltsam ist nur, dass ich gar keine große Lust habe, die Frau anzusprechen. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht habe ich Angst davor, dass das Glücksgefühl dann plötzlich weg ist. Können Sie sich an den Augenblick erinnern, als auf Sie eingestochen wurde? Nein, ist alles weg. Wie weggeblasen. Ich überließ den Platz neben dem Bett wieder der Mutter, deren Blick ich entnahm, dass sie es längst bereut hatte, mich zu engagieren. Ich tat dennoch weiter meinen Job und ging zurück in mein Büro. Der Filmkritiker erwartete mich schon. Mir ist da noch etwas aufgefallen. Tatsächlich? Vielleicht ein besonders raffinierter Kameraschwenk? So etwas Ähnliches. Mir fiel auf, dass der junge Mann, der hinter dem Opfer saß, zuerst etwas unter seinem Sitz gesucht hat. Er bückte sich sogar. Ich dachte, was macht denn der? In den Nachmittagsvorstellungen erlebt man so einiges. Dann saß er wieder auf seinen Sitz und schaute sich um. Und was sah er? Nicht viel. Ich war ja der Einzige, der hinter ihm saß. Er schaute aber nicht auf mich, sondern auf die leeren Sitzreihen. So, als würde er nach einem bestimmten Sitz suchen. Oder einer bestimmten Nummer am Sitz. Genau. Hilft Ihnen das weiter? Ich hoffe, ich muss damit nicht noch zur Polizei gehen. Ich mag den Geruch von Polizisten nicht besonders. Mein Vater war nämlich einer. Ich sprach ihm mein Beileid aus und begab mich dahin, wo niemand gerne hingeht. An den Wänden hingen einige Fahndungsplakate und mein Lieblingspolizist spielte mit seinem linken Ohr Tunnelbohrung durch den Ärmelkanal. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, wegschauen. Das mit der Sitznummer haben wir untersucht. Es gibt in dem Kino 9 Sitze mit der Nummer 12. Aber nur 2 waren besetzt. Einer davon von diesem Fleckmeier. Raten Sie mal, was wir unter dem Sitz gefunden haben. Popcorn. Nein. Spuren von Kokain. Unter dem Sitz und am Boden. Vielleicht hat Fleckmeier am Sitz Koks befestigt für einen seiner Dealer. Fleckmeier doch nicht. Das ist albern. Der Mann würde nicht mal koksen, wenn es ihm seine Mutter befehlen würde. Und das will was heißen. Ich stelle mir das so vor. Fleckmeier deponierte das Kokain unter dem Sitz. Um nicht aufzufallen, blieb er bis zum Ende der Vorstellung. Das war sein Verhängnis. Er erzählte noch ein wenig weiter schauerliche Geschichten aus dem Großhirn eines städtischen Beamten. Ich hörte nicht zu, sondern versuchte mir selber eine Geschichte zusammenzuschustern. Es gelang mir ganz gut. Es dauerte allerdings noch 2 Tage, bis ich den jungen Herrn Müller in einer Bar ausfindig machen konnte. Ich hau ab, Maloney. Ist mir zu heiß geworden. Sie hetzen mir doch nicht die Polizei hinterher, oder? Wieso sollte ich? Ein Dealer wie Sie verdient Übleres. Ich höre auf damit, ehrlich. Die Geschichte im Kino hat mir gereicht. Der Anschlag galt Ihnen, nicht wahr? Wem denn sonst? Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen. Drogenübergabe in einem Kino, das hätte mich stutzig machen sollen. Wie geht es denn, Mann? Ganz gut. Wenn ich nur wüsste, wer mir an den Kragen will. Wissen Sie, ich habe den Stoff aus mehreren Quellen bezogen. Eine davon muss faul gewesen sein. Ich sagte ihm, dass faule Quellen zu den trüberen Sprachbildern gehörten. Doch das kümmerte ihn nicht. Er verschwand und ward nie mehr gesehen. Fleckmeier soll später noch einige Male in besagtem Kino gesichtet worden sein. Doch es entzieht sich meiner Kenntnis, ob er dabei wieder jenes Glücksgefühl empfand, von dem er träumte. Ich machte mir mit dem Honorar ein paar schöne Tage. So geht das.